Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya'i wa imam al-muttaqin. Allahs Segen und Heil sei auf dem Edelsten der Propheten und dem Imam der Muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus ihr mit gestärktem Iman und vergebenen Sünden und vermehrtem nützlichen Wissen hervorgehen. Allahumma amin. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala beginnen wir heute eine neue Serie. Und zwar geht es um die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und wir werden uns inshallah ta'ala beschäftigen mit den Überlieferungen von Imam Abu Dawud al-Sijistani rahimahullah ta'ala. Wer das war und was für ein Buch das ist, das werden wir anhand des Vorwortes bi'idhnillahi azza wa jalla erfahren. Worum geht es in diesem Buch und was ist unsere Vorgehensweise beim Lesen dieses Buches? Das werden wir inshallah ta'ala anhand des Vorwortes des Übersetzers als auch anhand der Aussagen von Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala und seiner Biografie selbst sehen und erörtern. Wie man so schön sagt, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns mit dem Vorwort beginnen. Wir werden dieses Buch gemeinsam lesen und kommentieren. Das heißt, es geht nicht um eine ausführliche Erläuterung der Hadithe, sondern es geht um einen Kommentar der Hadithe, damit wir diese Hadithe verstehen. Ansonsten, wenn es um den detaillierten Inhalt der Hadithe geht, aus dem Aspekt des Fiqh, dafür gibt es die Fiqh-Unterrichte. Und wenn man solche Hadithe aus dem Aspekt der Hadithwissenschaften betrachtet, dafür gibt es eben spezielle Unterrichte über die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die Analyse davon. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es einfach, wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Das heißt, ihr habt dem Gesandten Allahs ein schönes Beispiel, ein schönes Vorbild. Und wir sagen, wie Allah Azza wa Jalla sagte, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so wird Allah euch lieben. Und die Frage ist eben, gehört es oder wie zeigt man seine Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und eine der Möglichkeiten ist es natürlich, dass man sich mit ihm beschäftigt, mit seinen Aussagen beschäftigt, mit seinen Eigenschaften beschäftigt, alaihi salatu wasalam, um ihn als prophetischen Menschen kennenzulernen, wie er ist. Und da dienen uns natürlich zwei Angelegenheiten. Einmal der Quran al-Karim, denn das ist das, an das sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam orientiert hat, aber dann auch die Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Hinsicht, weil sich dort direkt seine Beschreibungen als Mensch oder seine Aussagen befinden. Insofern ist es ein Zeichen der Befolgung des Propheten alaihi wasallam, dass man weiß, was er gesagt hat und auch einen Überblick hat über sein Leben und über das, was überhaupt über ihn geschrieben worden ist, alayhi salatu wassalam. Und je mehr man sich beschäftigt mit den Hadithen des Propheten, desto mehr kennt man ihn, desto mehr weiß man auch, was tatsächlich über ihn authentisch überliefert wird, was über ihn nicht authentisch überliefert wird, was über ihn umstritten überliefert wird. All das erfahren wir in solchen Angelegenheiten. Die Wahl des Buches ist ganz einfach, denn es ist das erste Werk in der deutschen Sprache, das meines Wissens nach komplett übersetzt war, erste Hadithwerk, das komplett übersetzt worden ist. In der deutschen Sprache gibt es kein anderes. Und deswegen ist das dieses Buch, also hat die wurde es ausgewählt. Hinzu kommt, dass das Werk Sunan Abi Dawud ein umfassendes Werk ist. Insofern beinhaltet es nicht nur Hadith über rechtliche Bestimmungen oder Hadith über Aqidah, wie zum Beispiel das Tawhid-Buch von Ibn Khuzaima oder Darimi, sondern es beinhaltet eben Bücher über die Aqidah, aber auch über den Fiqh, auch über den Tafsir, auch über andere Bereiche der islamischen Religion. Insofern ist es relativ umfassend. Ein kurzes Wort zum Titel, und zwar die Bücher, die Hadith des Propheten überliefern, sind unterschiedlicher Art. Das hängt davon ab, was der Autor eigentlich vorhatte. Das heißt, es gibt Autoren, die hatten vor, alles, was an Hadithen über den Weg läuft, zu überliefern. Egal, über wen sie überliefert werden, ob sie über den Propheten überliefert werden, ob sie über die Sahaba überliefert werden, ob sie über die Tabi'in überliefert werden. Aber es gab andere, die gesagt, den Fokus gesetzt haben auf die Überlieferung über den Propheten, die sogenannten Marfu'-Hadithe. Und das ist zum Beispiel ein wesentlicher Unterschied, ob wir hören, ein Buch heißt Sunan, ja, wie eben Sunan Abi Dawud oder Sunan Ibn Majah zum Beispiel, oder auf der anderen Seite ein Buch, das sich nicht konzentriert auf die Aussagen des Propheten, sondern auch auf die Überlieferungen über die Leute, die danach kamen, die sogenannten Mawquf oder Maqtu'-Überlieferungen. Wie zum Beispiel, wenn man hört Musannaf, das Wort Musannaf, gibt es verschiedene Musannaf-Werke. Ein bekanntes ist davon ist Musannaf von Abd al-Razzaq und von Musannaf ibn Abi Shaybah und so weiter. Das sind auch Hadith-Sammlungen, aber da ist halt der Fokus nicht nur über diese Überlieferungen, die man Marfu' nennt, über den Propheten, sondern auch über andere. Dann auch inhaltlich unterscheiden sie sich, je nachdem, wie das jeweilige Sunna-Werk heißt. Das ist nur ein Ausschnitt jetzt aus der Wissenschaft der Hadith-Wissenschaften. Das erfahren wir im Laufe des Lesens dieses Buches, auf was der Fokus letztendlich gesetzt wird. Deswegen heißt dieses Buch eben Sunan, also ich will damit sagen, es gibt einen Grund, warum man dieses eben ein Sunna-Werk nennt, Sunan Abi Dawud, und nicht zum Beispiel wie bei Imam Bukhari, das heißt nicht Sunan al-Bukhari, sondern das heißt Al-Jami'. Ja? Zum Beispiel das Musannaf habe ich vorhin erklärt, der Unterschied. Ja? Das sind eben nicht nur Begriffe, die Autoren so vielleicht gewählt haben, sondern es sind tatsächlich Klassifizierungen der Gelehrten selbst, die gesagt haben, je nachdem, was der Autor eigentlich gesammelt hat, dementsprechend gebe ich ihm auch einen Titel. Ja? Sagen die Gelehrten zum Beispiel, manche sagen Sunan at-Tirmidhi, dann korrigieren sie andere und sagen, nein, eigentlich ist es kein Sunnah, es ist eigentlich ein Jami'-Werk wie Al-Bukhari. Es passt nicht in die Kategorie Sunnah, auch wenn man es so bezeichnet, einfach weil die anderen drei sind Sunnah-Werke, dann als viertes packt man das Päckchen in eine Kategorie, der Einfachheit halber. So viel zum Titel, nur du wirst, warum dieses Werk überhaupt Sunnah heißt. Ansonsten möchten wir inshallah ta'ala mit dem Vorwort beginnen, bi'idhnillahi azza wa jal. Dort heißt es mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, alles Lob gebührt Allah, durch den das vorliegende Werk vollendet werden konnte. Allahs Segen und Gnade seien auf dem Gesandten Allahs, dessen Worte dieses Werk ausmachen. Ich danke Allah, dass es nun zum ersten Mal in der Geschichte eine komplette Hadith-Sammlung in deutscher Sprache gibt, auf das noch mehr solche klassische Standardwerke folgen mögen. Also falls einer sagt, wieso, wir haben doch die 40 Nawawi-Hadithe, wir haben doch Riyad al-Salihin und sowas in deutscher Sprache, das sind keine Standardwerke, sondern das sind Werke, zum Beispiel Imam al-Nawawi hat diese Hadithe zusammengeholt, genommen aus anderen Standardwerken, aus Bukhari, aus Muslim, aus Abi Dawud und so weiter, und hat ein bestimmtes Ziel gehabt, hat gesagt, das sind die Hadithe, wo ich meine, das sollten die Leute als Erste erfahren, und das ist für die Allgemeinheit, für den einfachen Muslim am wichtigsten, dass er diese Hadithe kennt. Das heißt, deswegen ist es kein ursprüngliches Werk, sondern es ist eben ein zusammengestelltes Werk. Und deswegen ist es kein kein Standardwerk. Ich möchte den Leser in diesem Vorwort auf ein paar Punkte hinweisen, die ihn beim Lesen dieses historischen Werkes behilflich sein werden. Das ist sehr wichtig, deswegen sagen wir immer, bitte das Vorwort eines Autors oder Übersetzers lesen, damit du nicht mitten im Buch die sagst, warum hat er das so gemacht und nicht so gemacht, und damit du auch die Symbole verstehst, die in diesem Buch verwendet werden. Nach der Nummer des Hadith folgt dessen Klassifizierung hinsichtlich seiner Authentizität. Die erste Klassifizierung ist vom Hadith-Gelehrten Muhammad Nasr al-Din al-Albani, rahimahullah. Folgt danach ein weiteres Urteil, ist es dem jeweiligen Gelehrten zugeordnet. Es wurden auch bewusst die Ansichten anderer Gelehrten erwähnt, damit der Leser weiß oder sieht, dass das Urteil nicht immer einstimmig ist. Dabei sei darauf hingewiesen, dass sich Urteile des Gelehrten Al-Munziri stets auf den Isnad beziehen. Also erfahren wir durch dieses Vorwort, dass es Hadithe gibt, über die sich die Gelehrte einig sind. Es gibt aber auch Hadithe, über die sich die Gelehrte uneinig sind. Und deswegen, also einig, egal ob authentisch oder nicht. Und es gibt auch Hadithe, über die sich uneinig sind. Und das ist auch wichtig zu wissen, denn dadurch verstehen wir auch den Grund und die Ursache für die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, abgesehen vom unterschiedlichen Verständnis des Gelehrten für den einen denselben Hadith an sich. Und dann auch ein wichtiger Hinweis: manche Gelehrte, wenn sie sagen, dieser Hadith ist sahih oder hasan oder wie auch immer, dann beziehen sie sich grundsätzlich nicht auf den Matn, sondern auf den Isnad. Und deswegen kann es sein, dass einer sagt, dieser Hadith ist sahih, und der andere sagt da'if, und sie meinen genau das Gleiche. Ja, oder umgekehrt. Und das muss man wissen. Erst wenn ich weiß, was ein Gelehrter meint, was er sagt, dann weiß ich auch erst, damit umzugehen. Das sind Hintergrundinformationen, die man berücksichtigen muss beim Lesen solcher Aussagen. Der Begriff in Übereinstimmung bedeutet, dass der Hadith sowohl in Sahih Bukhari als auch in Sahih Muslim überliefert wurde. Also es ist ein bisschen seltsam, wenn jemand zum Beispiel sagt, dass der Hadith ist überliefert bei Bukhari, und dann schreibt er darunter Sahih. So, weil die ganze Welt weiß, dass der Hadith sahih, Bukhari ist sahih. Die ganze Welt weiß, ein Hadith bei Muslim ist sahih. Das zu sagen, ist doppelt gemoppelt. Ja? Und deswegen sagt man im Arabischen das auch nicht, wenn der dort überliefert. Man sagt einfach Rawah al-Bukhari. Bukhari hat ihn überliefert. Und wenn es bei Bukhari und bei Muslim ist, sagt man Muttafaqun alayhi. Das heißt, sie sind sich darüber einig. Oder in Deutsch übersetzt in Übereinstimmung. Und wer hat darüber übereingestimmt? Nicht die Hadith-Gelehrten der Welt, sondern eben nur diese beiden Imame, weil uns geht es, weil diese Imame sind so bekannt und so wichtig, dass wenn sie sich einig sind über etwas, dann wären uns alle anderen Meinungen vollkommen wurscht, ja? Weil es reicht ja schon, wenn einer von beiden diesen Hadith als Sahih einstufen. Deswegen sind das die authentischsten Ahad-Hadithe, wenn diese beiden Gelehrten das und die Umma hat schon immer danach gehandelt, und deswegen wird sich das auch nicht ändern. Im Arabischen geht dem eigentlichen Hadith die dazugehörige Überlieferungskette voraus. Das heißt also, wir haben Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, überliefert einen Hadith über seinen Lehrer, dieser wieder über seinen Lehrer, dieser wieder über seinen Lehrer und so weiter und so fort, bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, je nach Hadith. Und diese Überlieferungskette, diese Namen, die stehen im Arabischen in der Regel da, sind auch wichtig, aber im Deutschen wurde diese Übersetzung weggelassen, weil darin kein wirklich großer Nutzen ist, und dieser wurde nur erwähnt, soweit es nötig ist. Und das heißt also, in der Regel wird erwähnt einfach, Aisha berichtet das, Ibn Umar berichtet das, und damit hat sich's auch. Und die Untersuchung des Isnad ist sowieso in deutscher Sprache derzeit gar nicht möglich, und deswegen wäre es eine Papierverschwendung und Zeitverschwendung, so etwas abzudrucken. Ebenso wurde der Text im Deutschen dahingehend vereinfacht, dass nach derjenigen Person, die letztendlich den Hadith über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam berichtet, grundsätzlich meist steht, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte. Das ist für die Hadith-Wissenschaften natürlich inakzeptabel. Also für Hadith-Gelehrten ist das inakzeptabel, aber für die deutsche Sprache ist das unerheblich, weil wir gesagt haben, dass die Untersuchung des Isnad sowieso nicht möglich ist in deutscher Sprache. Aber im Arabischen spielt es sehr wohl eine große Rolle, ob der Überlieferer des Hadiths sagt, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hören, oder ob er einfach nur sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt. Ja? Und der Unterschied ist ganz einfach, macht sich dadurch bemerkbar, dass wenn er sagt, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam das und das sagen hören, dann wissen wir, dass er es direkt vom Propheten gehört hat, alaihi sallam. Aber wenn er einfach nur sagt, wenn er einfach nur sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dann können dazwischen 1000 Leute sein, theoretisch. Ja? Genauso wie du heutzutage sagst, der Prophet hat das und das gesagt. Das hast du ja nicht direkt gehört. Also zwischen dir und dem Propheten alaihi sallam sind viele Menschen. Und dieser Unterschied ist wichtiger, je weiter man sich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam entfernt. Also wenn ein Sahabi das sagt, ist das nicht so problematisch wie ein Tabi'i, der das danach sagt. Oder jemand in der heutigen Zeit von uns. Insofern, aber im Deutschen ist es unerheblich. Warum? Weil uns interessiert ja im Deutschen nur letztendlich, ist das ein authentischer Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja oder nein? Und der Hadith-Gelehrte, der über einen Hadith urteilt, berücksichtigt solche Sachen sowieso. Insofern spielt es für uns keine Rolle und deswegen wurde das in dieser Hinsicht vereinfacht. Nicht, dass man denkt, es ist so im Original. Nein, es ist nicht so im Original. Im Original wird sogar unterschieden, ob der Gelehrte, ob der Sahabi zum Beispiel gesagt hat, oder der Überlieferer gesagt hat, mir hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt, oder ob er sagt, uns hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt. Warum? Weil wenn er sagt mir, dann ist es eine persönliche Angelegenheit im Sinne von, er hat es ihm persönlich mitgeteilt in einem Zwiegespräch. Aber wenn er sagt, uns hat er erzählt, dann kann es sein, dass er einer von 100 Leuten in der Moschee war, die mitbekommen haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der Predigt, auf der Kanzel gesagt hat. Das ist ein Unterschied zwischen diesen beiden Angelegenheiten. Im Arabischen hingegen gibt es verschiedenartige Formen der Überlieferung, die großen Einfluss auf die Authentizität des Hadith haben können. Da aber ohnehin vor dem Hadith die Klassifizierung erwähnt wird, ist dies in diesem Rahmen nicht von Bedeutung. Wichtig, die Klassifizierung steht in eckigen Klammern, ist nicht vom Originaltext. Okay? Die Klassifizierung steht in Klammern. Wenn du schaust, da steht immer eckige Klammer auf und dann steht zum Beispiel Sahih und dann eckige Klammer zu. Das hat nichts mit Abu Dawud zu tun, rahimahullah ta'ala. Also wer die Hadith überliefert, überliefert das nicht mit, das hat nichts mit dem Autor zu tun. Und das ist zusätzlich hinzugefügt worden von manchen Autoren oder manchen Verlagen oder Übersetzern, weil es natürlich von Bedeutung ist, aber es ist nicht das, was der Imam Abu Dawud gesagt hat. Wenn nach einem übersetzten Hadith, Klammer auf, Punkt, Punkt, Punkt, Klammer zu, Ecke, Klammer zu, folgt, handelt es sich zumeist um eine Aussage von Abu Dawud selbst, die nur mit Hintergrundwissen über die einzelnen Überlieferer zu verstehen ist. Deswegen wurde oft davon abgesehen, diese Teile zu übersetzen. Lass uns ein Beispiel anschauen. Er sagt Beispiel Hadith Nummer 63, könnt ihr mitlesen, da steht, Ecke, Klammer auf, Sahih. Auch Al-Hakim und Al-Dhahabi sagten Sahih. Also, was haben wir gelernt? Das erste Urteil bezieht sich auf Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Und dann haben wir hier noch andere Hadith-Gelehrte, die sein Urteil bestätigt haben. Beziehungsweise Al-Albani hat das deren bestätigt, weil er kam ja viel, viel später. Und dann haben wir diesen Hadith auf Arabisch. Falls jemand Arabisch lesen kann, dann sieht er, da steht, Imam Abu Dawud sagt, Haddathana Muhammad ibn al-Ala wa Uthman ibn Abi Shayba wa al-Hasan ibn Ali wa ghayruhum. Das heißt, sowohl Muhammad ibn al-Ala als auch Uthman ibn Abi Shayba als auch al-Hasan ibn Ali und andere haben alle gesagt, alle haben uns erzählt, dass Haddathana Abu Usama, dass uns Abu Usama Folgendes erzählt hat über Al-Walid ibn Kathir, dieser wiederum über Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr, dieser wiederum über Abdullah ibn Umar und dieser wiederum über seinen Vater. Also ist es Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, dass er Folgendes sagte. Jetzt sind wir im deutschen Text. Der deutsche Text ist ab hier der gleiche wie im arabischen. Abdullah ibn Umar sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wurde über Wasser befragt, welches von Tieren und sogar Raubtieren aufgesucht wird. Da antwortete er, wenn Wasser eine Menge von 2 Kulla erreicht, kann es nicht unrein werden. Und danach steht jetzt Klammer auf, eckige Klammer auf, Punkt, Punkt, Punkt, eckige Klammer zu. Was ist das? Das ist der Ersatz für den arabischen Text, wo Abu Dawud Folgendes sagt, und damit wir auch sehen, dass dem Deutschen wirklich nichts verloren geht. Dem Deutschen geht durch diese Kürzung im Deutschen, aus dem Arabischen, nichts verloren, weil es keine Information ist, mit der er wirklich etwas anfangen kann. Warum? Weil es bezieht sich rein auf eine Sache in der Überlieferungskette. Und zwar, was steht da? Abu Dawud sagte, dies ist der Wortlaut von Ibn al-Ala. Uthman al-Hasan ibn Ali berichten ihn über Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far. Abu Dawud sagte, das ist die richtige Überlieferung. Das heißt also, in dieser Überlieferung, wie wir vorhin gesagt haben, Abu Dawud berichtet dies über mehr als 3 seiner Lehrer. Mehr als 3 seiner Lehrer. Einer davon heißt Ibn al-Ala. Und das ist der Wortlaut von Ibn al-Ala. Die haben alle den gleichen Hadith überliefert, aber ihr wisst ja, manchmal fügt man ein Wort hinzu, ein Wort lässt man weg, was oft gar keinen Einfluss hat auf die Überlieferung. Aber in diesem Fall sagt er, der Amana wegen, sagt er, ich habe hier den Wortlaut von Ibn al-Ala erwähnt. Was allerdings, so, jetzt sagt er, was allerdings Uthman, das ist Uthman ibn Abi Shayban erwähnt haben, Al-Hasan ibn Ali, angeht, was diese beiden angeht, sie berichten ihn über Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far. Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far, und Abu Dawud sagte, das ist die richtige Überlieferung. Das ist die richtige Überlieferung. Also als hätten sie diesen einen Abu Sama weggelassen, der dazwischen erwähnt wird, und Allah Azza wa Jalla weiß am besten Bescheid. Für den Deutschen spielt das keine wirklich große Rolle, ja, ob es über diesen Überlieferungsweg erzählt wird oder über diesen. Ihn interessiert ja letztendlich die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und da der Isnad sowieso nicht übersetzt worden ist, spielt es auch keine große Rolle, diese Aussage von Abu Dawud mit zu übersetzen. Das ist, was die Aussage des Vorworts aussagen soll. So, dann sehen wir, steht dort T-Doppelpunkt 52, 329, N-52, H-517 und 518. Der Autor, der Übersetzer sagt, nach dem Hadith folgen diejenigen der bekannten 6 Hadith-Werke, in denen der jeweilige Hadith ebenfalls vorkommt. Diese Quellenangaben beziehen sich auf den Hadith selbst, aber nicht auf Aussagen, die teilweise nach dem eigentlichen Hadith vorkommen, wie im eben erwähnten Beispiel. Was heißt das? Also, es gibt sehr viele Hadith-Werke. Also ihr müsst euch vorstellen, die Menschen, die Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam beliefert und gesammelt haben, sind sehr viele. Die bekannt geworden sind natürlich auch wiederum viele, aber so die große Stütze sind 6 Hadith-Bücher. Ja, und das ist Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Majah. Und diese 6 Hadith-Werke umfassen die allermeisten relevanten Hadith für die Religion. Ich sage nicht alle, aber die allermeisten über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Einfachheit halber beschränken wir uns auch bei den Quellenangaben darauf. Der Einfachheit halber sagen wir nur, ob dieser Hadith, den wir bei Abu Dawud gerade lesen, auch noch in den anderen 5 Werken vorkommt. Und wenn ja, dann wo? Es kann natürlich sein, dass er auch in Sunan Dharaqutni vorkommt. Es kann sein, dass Sunan al-Bayhaqi vorkommt. Es kann sein, es kommt von Musnad Imam Ahmad. Es kann sein, in Muwatta von Imam Malik. Es kann alles sein. Ja? Aber das ist nicht, das lassen wir bei den Quellenangaben der Einfachheit halber weg. Und das ist, das genau zu nehmen, ist wichtig bei der Untersuchung des Hadithes. Aber wir verlassen uns ja auf die Aussagen der Imame, die Sache schon für uns gemacht haben. Insofern ist da für uns kein wirklicher Mehrwert vorhanden, besonders weil diese Bücher ja gar nicht auf Deutsch existieren bis zum heutigen Zeitpunkt, so viel ich weiß. Die Abkürzungen dafür sind für Al-Bukhari einfach B, für Muslim einfach M, für Tirmidhi das T, für Nasa'i das N, für Ibn Majah das H. Das sind die fünf Abkürzungen, die wir brauchen. Und manchmal ist bei einem Nasa'i der Unterschied zwischen, hat mehr, wie auch viele andere haben, mehr als ein Buch. Und dann wird dann in Klammern darauf hingewiesen, ob es in seinem Sunnenwerk As-Sughra oder Al-Kubra ist. In der Regel meint man As-Sughra, aber manchmal ist es auch in seinem Kubra-Werk und dann wird auch darauf hingewiesen. Wichtig ist vielleicht für den einen oder anderen, der sich ein bisschen mehr mit Hadith-Wissenschaften beschäftigt, ein Hadith gilt erst dann als derselbe Hadith, wenn es auch der gleiche Überlieferer gewesen ist. Das heißt, der gleiche Sahabi gewesen ist, diesen meistens über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt also, wenn wir zwei Hadithe haben, einmal bei Bukhari und einmal bei Abu Dawud, die haben genau den gleichen Wortlaut, ja? Aber der eine Hadith wird von Ibn Abbas überliefert, der andere Hadith wird von Aisha überliefert, dann gilt das als zwei Quellen. Und dann würden wir unten drunter nicht schreiben Bukhari. Würden wir unten drunter nicht schreiben Bukhari, obwohl der gleiche Wortlaut bei Bukhari auch da ist, aber es ist nicht der gleiche Hadith. Ja? Ansonsten, wenn es bei beiden die gleiche Person ist, Aisha, radiallahu anha, hier und da, dann würden wir als Quelle unten drunter schreiben, dieser Hadith befindet sich auch bei Sahih al-Bukhari. Okay? Das heißt, wenn du also dich wunderst, warum eine bestimmte Quelle nicht angegeben worden ist, obwohl du es selbst gelesen hast in Sahih Muslim zum Beispiel, dann schau erstmal nach, ob es der gleiche Überlieferer ist. Wenn es nämlich nicht der gleiche Überlieferer ist, dann hat der Übersetzer oder der Autor recht. Wenn es der gleiche Überlieferer ist, dann ist es vielleicht ein Fehler, den man korrigieren kann. Die Zahl hinter dem Buchstaben bezeichnet die Nummer des Hadith im jeweiligen Werk. Da die meisten Werke im Deutschen ohnehin nicht zur Verfügung stehen, wurde auf die Erwähnung dieser Zahl zum größten Teil verzichtet. Ja? Also steht hier T52, dann ist es eben die Nummer 52 bei Tirmidhi, aber den gibt es eh nicht im Deutschen. Und wenn es im Deutschen eines Tages gibt, heißt es nicht, dass sie sich an die gleiche Nummerierung halten, wie wir hier haben. Insofern ist das am Anfang ein paar Mal geschrieben worden, nachher wird es grundsätzlich weggelassen, weil es wirklich gar keine Rolle spielt. Eines Tages, wenn es diese anderen Bücher im Deutschen gibt, dann können wir das hier bei einer Neuauflage auch einfügen. Dann macht es auch Sinn. Der Zusammenhang zwischen einer Überschrift und den danach angeführten Hadithen ist manchmal nicht klar. Dies hat mit mindestens zwei wesentlichen Faktoren zu tun. Erstens, die Weisheit ist verborgen und kann nur durch viel Denkarbeit ermittelt werden. Dabei helfen oft die Hadith-Erläuterungen. Das ist inshallah ta'ala meistens der Fall. Nicht jeder versteht auf Anhieb, warum Imam Abu Dawud rahimahullah eine bestimmte Überschrift geschrieben hat und welchen Zusammenhang diese hat mit dem Hadith, der dort erwähnt ist. Und das ist auch manchmal ein Problem für die Hadith-Erläuterer, die Gelehrten, dass sie manchmal sehen diesen Zusammenhang, manchmal ist er sehr verborgen und manchmal ist er nicht nachvollziehbar. Das alles gibt es, aber es ist der seltenste Fall, dass es nicht nachvollziehbar ist. Dafür gibt es aber auch eine zweite Begründung. Einige Überschriften finden sich nicht in allen Ausgaben von Sunan Abi Dawud. Jetzt haben wir ein kleines weiteres Problem. Dieses Buch Sunan Abi Dawud, das ihr so als kompakte Einheit vor euch habt, ist in Wirklichkeit nicht so der Fall, sondern es gibt verschiedene Exemplare, die überliefert werden von über Imam Abu Dawud. Und die guten Exemplare weisen auf andere hin, sodass man darüber Bescheid weiß. Und genauso wie der Koran al-Karim bis heute überliefert wird, wird auch Sunan Abi Dawud und die anderen Hadith-Werke auch überliefert mit Überlieferungsketten bis zur heutigen Zeit. Und deswegen kann es sein, dass jemand eine Ausgabe druckt und ein Hadith weglässt oder ein Hadith hinzugefügt hat, versehentlich, oder ein Wort oder ein Buchstaben. Und diese Unterschiede gibt es in der Überlieferung. Sind vielleicht nicht sehr viele, sehr selten sind sie relevant, aber manchmal sind sie relevant und haben Einfluss auf die Bedeutung. Und insofern, was auch passiert, manchmal, dass ein Überlieferer, stellt euch vor, wir haben zwischen uns und Abu Dawud zum Beispiel 40 Überlieferer. Ja? Jeder nimmt sozusagen die komplette Überlieferung von Abu Dawud und gibt sie an den Nächsten weiter. Wenn zwischendrin mal jemand auf die Idee kommt, eine Überschrift irgendwo reinzusetzen, weil er der Meinung ist, das passt ganz gut hier rein, dann tut er Imam Abu Dawud Unrecht, ja, weil er jetzt hier ihm sozusagen Worte in den Mund legt, die Abu Dawud nicht gesagt hat. Oder er kennzeichnet das auch und sagt, wie wir jetzt hier gemacht haben mit eckigen Klammern, Punkt, Punkt, Punkt, Entschuldigung, Sahih zum Beispiel, mit eckigen Klammern wieder zu, aber der Überlieferer Nummer 14 hat nicht ganz verstanden, warum die eckigen Klammern da sind und gibt es dann einfach weiter, als wäre es die Aussage von Abu Dawud gewesen. Okay? Und solche Überlieferungsfehler passieren, denn die Überlieferungsarten sind unterschiedlich. Nicht immer ist es so, dass der Überlieferer das anderen Leuten erzählt und so ausführlich erklärt. Manchmal ist es auch so, jemand nimmt sich eine Ausgabe von seinem Lehrer und sagt, ich überliefere diese Ausgabe über meinen Lehrer. Aber er hat nicht ganz die Definitionen verstanden und macht deswegen auch dann Fehler beim Überlieferung. Solche Überlieferungsfehler passieren und deswegen gibt es manchmal Unterschiede und deswegen in manchen Ausgaben von Abu Dawud findet sich zum Beispiel eine bestimmte Überschrift, die sich in anderen Ausgaben gar nicht befindet. Und das kann auch ein Grund sein, warum es keinen Zusammenhang gibt, weil es einfach falsch hinzugefügt worden ist und eigentlich da auch gar nicht hingehört. Tayyib, nochmal der zweite Punkt. Einige Überschriften finden sich nicht in allen Ausgaben von Sunan Abi Dawud, was darauf hinweist, dass sie später hinzugefügt wurden oder dass Imam Abu Dawud, rahimahullah, seine Sammlung immer wieder überarbeitet hat. Das ist eine nächste Angelegenheit. Also es ist nicht so, dass Abu Dawud oder andere Imame ihr Buch einmal geschrieben haben und dann Zeit ihres Lebens so überliefern, wie sie es haben. Das ist nicht der Fall. Sondern sie haben ihre eigenen Bücher immer wieder korrigiert, immer wieder vielleicht einen Hadith hinzugefügt, einen Hadith weggemacht, eine Überschrift hinzugefügt, etwas umformuliert. Diese Angelegenheiten gibt es. Und wenn ich mich richtig entsinne, wird überliefert über Imam al-Bukhari, dass er an seinem Buch 18 Jahre lang gearbeitet hat. Und wenn jemand an seinem Buch 18 Jahre lang arbeitet, kannst du dir vorstellen, dass es im ersten Jahr anders aussieht als im 18. Jahr. Ja? Und deswegen ist es ganz interessant, wenn dann jemand sagt, ich überliefere das über den Lehrer so und so aus dem Jahr so und so. Und der andere sagt, ich überliefere es auch über den gleichen Lehrer, aber 10 Jahre später. Das ist auch übrigens beim Fiqh sehr, sehr interessant. Ja? Die verschiedenen Schüler von Abu Hanifa, die verschiedenen Schüler von Imam Malik, wann haben sie denn mit ihrem Lehrer zusammengesessen? Die waren nicht in einer Schulklasse und dann einmal und dann hat er nie wieder unterrichtet. Und er hat vielleicht 10, 20, 30 Jahre lang unterrichtet. Und was der Imam als letztes gesagt hat, ist normalerweise interessanter, als was er am Anfang seiner Laufbahn gesagt hat. Ja? Diese Angelegenheiten führen zu verschiedenen Ansichten, führen zu verschiedenen Meinungen und die lassen sich manchmal lösen, wenn man sich mit dieser Angelegenheit beschäftigt. Tayyib. Der Autor sagt, also haben wir verschiedene, viele Gründe, warum es zu solchen Sachen kommen kann. Da es viele Hadithe und Ausdrücke gibt, die einer Erläuterung bedürfen, wurden die Überlieferungen sowohl mit erklärenden Worten in runden Klammern als auch mit vielen Fußnoten ergänzt. Also eine runde Klammer bedeutet, das steht eigentlich nicht im originalen Text drin, aber diese Information brauchst du, um das zu verstehen. Entweder, weil man es im Arabischen vielleicht automatisch versteht oder weil der Übersetzer Hintergrundwissen hat, das dir in dieser Stelle fehlt. Okay? Und das ist zum Beispiel bei Worten, die mehrdeutig sind. Also ein Wort zum Beispiel hat verschiedene Bedeutungen. Beispiel. Der Prophet ﷺ redet von der Sadaqa. Er redet von der Sadaqa, von den Sadaqa-Kamelen zum Beispiel in manchen Überlieferungen. Der Begriff Sadaqa hat sich wohl bei uns meistens so eingebürgert, dass wir darunter die freiwilligen Spenden verstehen. Okay? Aber weder im Koran al-Karim Also im Koran Karim, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die acht Kategorien von Gruppen erwähnt, denen man Sadaqa geben darf, da geht es nicht um die freiwillige Sadaqa, sondern geht es um die Pflicht Sadaqa. Da geht es also um die Zakah. Okay? Und deswegen, wenn jetzt der Übersetzer dann schreibt zum Beispiel, die Pflicht Sadaqa der Kamele, die Pflicht Sadaqa, oder die aus Kamelen besteht, ja, dann ist das Wort Pflicht hinzugefügt. Ist eigentlich nicht im Text ursprünglich, aber das ist eine notwendige Information, damit du nicht denkst, dass es um Freiwillige geht, sondern es geht eben um die Zaka und so weiter und so fort. Wenn es auch Informationen sind, die, ausführlich sind, dann sind sie natürlich als Fußnoten angegeben. Dabei handelt es sich nicht um ausführliche Erläuterungen, sondern vielmehr um dringend notwendige zusätzliche Informationen, um die der Leser manches nicht verstehen würde. Deswegen bitte, kein Vorwurf an den Autor oder an unsere Unterrichte, dass wir nicht etwas ausführlich erklären und alle Ansichten sagen und was in Fachunterricht daraus machen. Das ist nicht Ziel des Unterrichtes. Das Ziel des Unterrichtes ist, die Überlieferung sprachlich so zu verstehen, wie sie dasteht. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Aussage trifft, zum Beispiel, dass man nicht in sein Glas hineinatmen soll, ja, dann sollst du darunter verstehen, du sollst nicht in dein Glas hineinatmen. Mach's nicht. Und die Diskussion, ob das eine Sünde ist oder ob das keine Sünde ist, ob es Sunna ist, dass man sich daran hält, oder ob es eine Pflicht ist, das ist nicht das Wichtige daran. Das Wichtige ist, dass du dich an diesen Hadith hältst. Egal, ob es eine Pflicht ist für dich oder ob es keine Pflicht ist für dich. Versteht ihr? Weil so hat der Prophet auch mit den Leuten umgegangen. Ich mache ein anderes schönes Beispiel. Der Prophet hat gesagt, der Unterschied zwischen uns und ihnen ist das Gebet. Wer nicht betet, wird ungläubig. Ja? Die Frage ist jetzt, was sollst du aus dem Hadith verstehen? Ja, du sollst verstehen, dass wenn du nicht betest, dann bist du am Rande der Hölle, Gott bewahre. Und du sollst anfangen zu beten. Das sollst du aus dem Hadith verstehen. Aber wenn ich jetzt anfange zu unterscheiden und sage, ja, es gibt Gelehrte, die sagen so, und es gibt Gelehrte, die sagen so, und manche verschiedene Hadith so, dann nehme ich aus diesem Hadith die Luft raus. Und das ist nicht der Sinn und Zweck der Aussage eigentlich gewesen. In diesem Sinne möchten wir die Hadithe des Propheten, wie die Sahabe. Sahabe haben selten, in den seltensten Fällen, nachdem der Prophet ihnen was gesagt hat, sie gefragt, ja, ist das jetzt Pflicht, was du gesagt hast, oder kann man das weglassen, Sunna und so? Nein, die haben gesehen, er betet zwei Raka'a vor dem Dhuhr, haben sie auch gebetet zwei Raka'a vor dem Dhuhr, nachgemacht. Okay? Unabhängig vom rechtlichen, religiösen Urteil dieser Angelegenheit. Eckige Klammern wurden verwendet, um Wörter der Einfachheit halber zu ersetzen oder um etwas auszusagen, was gar nicht im Text vorkommt, wie zum Beispiel, dass ein Hadith an jener Stelle nur mit anderem Isnad vorkommt, aber mit gleichem Inhalt. Ja, das hat der Imam Abu Daud öfter gemacht. Er hat, rahimahullah ta'ala, den ein und denselben Hadith mehrmals erwähnt, aber mit unterschiedlichen Überlieferungsketten. Dann sparen wir uns den gleichen Wortlaut und deswegen lassen wir dann den Einfachhalthaber weg und weisen einfach darauf hin. Sunan Abi Dawud ist ein historisches Erbe und wurde daher möglichst originalgetreu übersetzt, ungeachtet der Tatsache, dass nicht alle Überlieferungen authentisch sind. Ja? Das war auch nicht das Ziel von Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, dass er wie Imam al-Bukhari nur authentische Hadithe aufnimmt in sein Werk. Das war nicht sein Ziel, deswegen darfst du ihm das auch nicht vorwerfen. Ungeachtet der Tatsache, dass nicht alle Überlieferungen authentisch sind, dass manche Hadithe, wie diejenigen, die er sich auf das islamische Strafgesetz beziehen, im deutschen Sprachraum nicht umgesetzt werden dürfen, andere wiederum aufgehoben sind und einige Berichte im historischen Kontext zu betrachten sind. Doch Allah weiß es am besten. Ja, Allah tabarak ta'ala a'lam. Nutzen wir noch die Zeit, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillahi azza wa jal. Sein Name ist Abu Dawud Suleiman ibn al-Ash'ath al-Sajistani, rahimahullah, und er gilt unter den Gelehrten als Imam. Also damit ist nicht der Imam der Moschee einfach nur gemeint, sondern als Imam, als Vorbild auf diesem Gebiet, als Vorreiter. Es gibt viele Imame, wie ich gesagt habe, die Hadithe überliefert haben, Aber warum dieser Imam wird bekannter als andere, ja, das ist einfach, hängt, wirst du sehen, auch mit seinem Wissen zusammen. Was Unterschied, ob ich etwas überliefere, von dem ich was verstehe und es auch dementsprechend kommentiere, oder ob ich einfach nur etwas weitergebe, wie eben alle anderen auch das gemacht haben. Und letztendlich ist es Tawfiq von Allah subhanahu wa ta'ala. Er wurde 202 geboren und starb 275. Alle unsere Zeitangaben beziehen sich im islamischen Kontext auf die Zeit nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Seine Reisen, Lehrer und Schüler. Abu Dawud reiste in zahlreiche Ortschaften, um die Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und andere zu sammeln. Zu diesen Orten gehören, muss man vorstellen, wo der Mann alles hingereist ist, nur damit du das in einem Buch zusammengefasst vor dir hast. Zu seinen Orten, zu diesen Orten gehören Mekka, Kufa, Khorasan, das umfasst das heutige Afghanistan, Iran, Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan, Bagdad, Balch, eine Provinz in Nordafghanistan, Damaskus und Ägypten. Zu seinen Lehrern, über die er überliefert, gehören Al-Qa'nabi, Musa ibn Ismail, Ahmad ibn Yunus, Al-Yarbu'i, Ishaq ibn Rahawayh, Ahmad ibn Hanbal, der berühmte Imam, Qutaybah ibn Sa'id, Khalaf ibn Hisham, Ali ibn al-Madini, Sa'id ibn Mansur und Yahya ibn Ma'in. Zu seinen Schülern, die über ihn überliefern, gehören unter anderem Abu Isa Tirmidhi. Das ist der Tirmidhi tatsächlich von dem einen der sechs Werke, Hadith-Überliefer-Sammlungen. Abu Amr al-Basri, sein Sohn Abu Amr al-Basri, der berühmte Koran-Lehrer. Sein Sohn Abu Bakr, Abu Bakr ibn Abi al-Dunya, Abdurrahman al-Ramahurmuzi, Ahmad ibn Shu'aib al-Nasai. Al-Nasai ist tatsächlich einer dieser sechs, dieser Autor von dem Sunan al-Nasai. Seine Stellung unter den Gelehrten. Imam Abu Dawud war nicht nur ein Hadith-Sammler, sondern auch ein Faqih, das heißt ein Fiqh-Gelehrter. Das werden wir in seinen Kommentaren erkennen. Und Gelehrter der Religion. Er nahm eine Zeit lang an den Sitzungen von Imam Ahmad teil und befragte ihn nach Details. Deswegen werden wir öfter sehen, dass Abu Dawud die Namen, die Aussagen seines eigenen Lehrers, Imam Ahmad, mit überliefert. Das ist eine schöne Quelle auch für den Fiqh. Al-Hafiz Musa ibn Harun sagte, Abu Dawud wurde im Diesseits für die Hadithe erschaffen und im Jenseits für das Paradies. Rahimahullah. Muhammad ibn Makhlad sagt, Abu Dawud kannte 100.000 Hadithe auswendig. Und als er sein Sunna-Werk geschrieben und den Menschen vorgelesen hatte, war sein Buch für die Hadith-Überlieferer wie ein Mushaf. Sie befolgten es und widersprachen ihm nicht. Seine Zeitgenossen bestätigten seine Fähigkeit, auswendig zu lernen und auch, dass er ihnen darin voraus war. Das, wenn wir sagen, er hat 100.000 Hadithe auswendig gekannt, dann meint man damit nicht nur den Wortlaut, sondern auch sogar die Überlieferungskette dazu. Al-Hafidh ibn Manda sagte, es gibt vier Personen, die die authentischen Hadithe von den unauthentischen wie keine andere getrennt haben. Al-Bukhari, Muslim und danach Abu Dawud und An-Nasa'i. Als einmal Sahl ibn Abdullah al-Tasatturi, er gilt als Asket unter den Hadith-Überlieferern, als er einmal zu Abu Dawud kam, wurde diesem gesagt, Abu Dawud, Sahl ibn Abdullah ist dich besuchen gekommen. Da hieß er ihn herzlich willkommen und machte ihm Platz. Sahl sagte, Abu Dawud, ich habe eine Bitte an dich. Er fragte, wie kann ich dir helfen? Er antwortete, erst sagst du mir, dass du sie mir erfüllen wirst, sofern du dazu imstande bist. Abu Dawud sagte, ich bin einverstanden. Daraufhin bat Sahl. Sahl sagte, zeige mir die Zunge, mit der du die Hadithe des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erzählst, damit ich sie küsse. Daraufhin zeigte er sie ihm und er küsste sie. Abu Bakr ibn Jabir, ein Diener Abu Dawuds, Allah sei ihm gnädig, sagte, ich war mit Abu Dawud in Bagdad zusammen. Wir verrichteten das Maghrib-Gebet, woraufhin Fürst Abu Ahmad al-Muwaffaq, der Nachfolger des Kalifen, eintrat. Abu Dawud wandte sich ihm zu und sprach, was bringt den Fürst um diese Zeit hierher? Er sagte dreierlei. Er sagte, das wäre, er antwortete, du sollst nach Basra umziehen und hier dein Zuhause haben, damit Ständen zu dir reisen und die Stadt wieder bevölkert wird, denn sie ist ausgestorben. Die Leute kommen nicht mehr wegen des Aufstandes der Sanj. Das ist der Name einer Gruppe, die einen Aufstand gegen die damaligen Abbasiden führte. Er sagte, das ist Nummer eins. Er fuhr fort, und du sollst meinen Kindern das Sunna-Werk überliefern. Er sagte, in Ordnung. Was ist Nummer drei? Er sagte, du sollst sie von den anderen getrennt unterrichten, denn Kinder von Kalifen setzen sich nicht mit anderen zusammen. Er sagte, was diesen Punkt angeht, so ist dieser ausgeschlossen, denn hinsichtlich des Wissens sind alle Menschen gleich. Müsst ihr euch vorstellen, das sagte zum damaligen Vertreter oder Nachfolger des Khalifa. Das ist ein höherer Stellenwert, als jeder Mensch dieser Welt haben kann. Ja, also höher als König, höher als Kaiser, höher als jeder Präsident und ähnliches. Was seine Hadith-Sammlung an sich angeht, rahimahullah ta'ala, Al-Khatib al-Baghdadi sagte, es wird gesagt, dass er sein Werk früh verfasste, es Ahmad ibn Hanbal vortrug und dieser es gut fand. Abu Bakr ibn Dasa sagte, ich habe Abu Dawud sagen hören, ich habe 500.000 Hadithe über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam notiert. Ausgewählt habe ich nur diejenigen, die ich in dieses Buch aufgenommen habe. Ein Kommentar dazu, das heißt nicht, dass alle anderen von diesen 500.000, die ja nicht aufkommen, alle unauthentisch sind. Nein, wir haben gesagt, Hadith ist ja alles, was überliefert wird über eine Überlieferungskette irgendwie. Das kann über den Propheten sein, über die Sahaba sein, über die Tabi'in sein und so weiter. Aber er hat ein bestimmtes Ziel verfolgt in diesem Buch und davon hat er die auch. Genau wie Imam Bukhari. Imam Bukhari hat in seinem Buch nicht nur diejenigen aufgenommen, die er für authentisch hält und alle anderen sind bei ihm nicht authentisch, das stimmt nicht, sondern er hat auch viele andere, die er für authentisch hält, nicht aufgenommen in sein Buch, sondern hat sie in andere Bücher, hat er auch andere Bücher geschrieben, Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat ein Geschichtsbuch, hat ein spezielles Buch über das Lesen hinter dem Imam und hat ein Buch über Adab geschrieben, also überliefert die Hadithe. Das heißt, all diese Werke sind auch Hadithe drin, aber er hat ein bestimmtes Ziel verfolgt, wie wir vorhin eingangs gesagt haben. Nach der uns im Arabischen, die Frage, wie viele Hadithe haben wir jetzt in diesem Werk, nach der uns im Arabischen und Deutschen vorliegenden Zählung sind es 5274 Hadithe. Ja, 5274 Hadithe, das Besondere in Sunan Abi Dawud ist, dass es sehr wenige Wiederholungen gibt. Also sehr wenig werden Hadithe an einer Stelle erwähnt und genau der gleiche Hadith an anderer Stelle nochmal erwähnt. Das ist sehr selten der Fall, im Gegensatz zu Al-Bukhari. Al-Bukhari, also wenn man Bukhari kürzt, kommt man ungefähr von über 8.000 auf 2.500 runter. Das ist also fast 6.000 Hadith sozusagen, ja, die doppelt sind. Und die man weglassen kann. Dann bei Abu Dawud sind es viel, viel weniger. Ja, also das ist nach meiner eigenen Erfahrung, sind es, wenn wir sagen würden 5274, sind es mit Sicherheit mehr als 5200 Hadith. Also sehr wenige hat er wirklich doppelt erwähnt an verschiedenen Stellen. Imam Abu Dawud selbst sagte, im Sunna-Werk habe ich Sahih-Hadithe aufgenommen und solche, die ihnen nahe kommen, was wir zum Beispiel als Hassan-Hadithe bezeichnen würden, ja, sollte ein Hadith sehr schwach sein, habe ich darauf hingewiesen. Also gibt es auch Überlieferungen, die er unkommentiert gelassen hat. Und das muss nicht sein, dass sie authentisch sind. Kann auch sein, dass sie unauthentisch sind. Das ist eine Angelegenheit der Hadith-Gelehrten. Ein Sunna-Werk wie dieses konzentriert sich im Wesentlichen auf Marfu'-Hadithe, die für die Wissenschaft des Fiqh maßgeblich sind. Jetzt haben wir die Lösung zu dem Titel, was ich eingangs erwähnt habe. Ich habe gefragt, warum nennt man das ein Sunna-Werk? Ja, Sunna-Werk, Sunan Tirmidhi, Sunan bin Majah, Sunan Bayhaqi und so weiter. Diese Werke heißen deswegen Sunan oder Sunna, je nach dem Plural Singular, weil, oder die Definition davon ist, dass sie erstens sich meistens konzentrieren auf Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam und zweitens sich meistens konzentrieren auf das, was für den Fiqh relevant ist. Okay? Und nicht einfach nur eine Geschichte erzählen oder Tafsir einer Ayah, das kommt zwar auch mal vor, aber das ist nicht der Fokus, der Fokus ist nicht darauf gerichtet, sondern mehr auf das, was erwähnt worden ist. Solche Hadithe bezeichnet man als Ahadith al-Ahkam. Dennoch befinden sich in dieser Sammlung, wenn auch wenige, Mawquf und Maqtu' Überlieferungen, wie wir darauf hingewiesen haben. Letzter Abschnitt: Es gibt zu Sunan Abi Dawud mehrere Erläuterungen, also im Arabischen ist das gemeint. Die edelste von ihnen ist Aunul Ma'bud von Al-Azim Abadi. Darüber hinaus gibt es einen Kommentar von Ibn Qayyim, eine Erläuterung von Al-Aini, Ma'alim al-Sunan von Al-Khattabi und Al-Manhal Al-Adb Al-Mawrud von Al-Subki, rahimahullah ta'ala. Und bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala ist das, was wir machen und vorhaben, auch eine Erläuterung in deutscher Sprache, möge Allah azza wa jalla für uns annehmen und uns segnen. Und hiermit sind wir mit dem Vorwort und mit der Biografie des Imam Abu Dawud fertig. Und wir möchten auch an dieser Stelle enden und inshallah ta'ala im nächsten Unterricht dann mit dem eigentlichen ersten Hadith beginnen, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Und ich empfehle den Brüdern und Geschwistern, die den Unterricht verfolgen wollen, tatsächlich ein Exemplar vor sich zu haben, das dann einfacher zum Mitzulesen und auch zum Mitzuschreiben. Möge Allah mich und euch segnen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira. Ich entschuldige mich heute für die Fragen, lassen wir weg. Ich habe das ist leider jetzt keine Zeit dafür. Und falls jemand Fragen hat, kann sie für den nächsten Unterricht aufheben. Wallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.